Deutschlandfunk. Tag für Tag. Islamkritiker sind in Deutschland gefühlt an jeder Ecke zu treffen. Auch Kirchenkritik gehört zum guten Ton. Auch diffamierende und denunzierende Kritik an Religionskritikern. Aber Kritik am Judentum? Die äußern nur jene, die auf negative Schlagzeilen aus sind oder die sich selbst zum Judentum zählen. Oder ist das schon wieder ein Klischee? Fragt sich selbstkritisch und selbstironisch Christian Röther. Bei Religionskritik an der jüdischen Religion denke ich als erstes Vorsicht. Eine Religion, über die seit Jahrhunderten Lügen erzählt werden, die mit Hass überzogen wurde und wird, der sich bis zum Massenmord steigerte. Eine solche Religion kritisiert man nicht mal ebenso. In jeder Formulierung könnten Antijudaismus und Antisemitismus lauern. Aber hat diese Vorsicht nicht selbst etwas Antijüdisches? Nichtjüdische Kritiker der jüdischen Religion greifen deshalb gerne auf Aussagen zurück, die von Jüdinnen und Juden selbst stammen. Immer wieder gern genommen, das Judentum sei ja doch nur eine Gesetzesreligion. Und tatsächlich gibt es das eine oder andere Geh- und Verbot im Judentum, sagte kürzlich schmunzelnd im Deutschlandfunk die Schauspielerin und Regisseurin Adriana Altaras. 613 Regeln hat das Judentum. Ich würde mal sagen, zwei davon befolge ich tagtäglich, andere keine Ahnung. Ich finde, das ist absurd. Aber ich habe mir die Regeln genommen, die mir wichtig sind. Also die 10 Gebote, die finde ich ziemlich klug. Ich finde, wenn man die 10 mehr oder weniger schafft, dann ist man eigentlich sein Leben lang beschäftigt. Das reicht. Hier wird deutlich, dass jüdisch sein bringt es mit sich, dass man sich kritisch mit den religiösen Überlieferungen auseinandersetzt. Das Judentum war über Jahrtausende zur Selbstkritik gezwungen. Selbstkritik im Sinne vom Neudenken der eigenen Traditionen und Werte. Äußere Ereignisse machten das notwendig. Die zweimalige Zerstörung des Jerusalemer Tempels, das babylonische Exil, die weltweite Diaspora, die Shoah oder die Gründung des Staates Israel. All das und viele weitere Ereignisse wollten theologisch eingeordnet werden, brachten neue religiöse Strukturen hervor. So ist das Reformjudentum heute eine gelebte Kritik am orthodoxen Judentum und umgekehrt. Ausdruck der jüdischen Selbstkritik ist auch der Humor, der dem Judentum zugesprochen wird. Ein Jude strandet auf einer einsamen Insel. Als er Jahre später gefunden wird, wundern sich seine Retter. Warum hast du 2 Synagogen gebaut? In die eine gehe ich zum Beten, erklärt der Jude, und in die andere würde ich nie im Leben einen Fuß setzen. Dieser Witz persifliert den Pluralismus der jüdischen Religion. Ein Pluralismus, der zugleich Quelle ist für die unermüdliche innerjüdische Selbstkritik. Braucht es da überhaupt noch Kritik von außen?